Abschnitt 7 von Das Spinnennetz von Josef Roth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Awai im Juni 2021. Kapitel 20. Einige Tage vor dem 2. November verschwand Dr. Trebitsch. Sein Onkel Arthur war aus New York angekommen. Er besaß ein Schiffskartenbüro. Er sagte »Well« und schob die Unterlippe vor. Er trug sein Geld in der Hosentasche. Viel Geld. Deutsches Geld. Für Dollars hatte er ein Scheckbuch. Er stammte aus Österreich und war vor einer Assentkommission geflüchtet. Das war 30 Jahre her. Jetzt hatte Arthur keine Haare mehr. Er hatte Söhne und Töchter. Die Söhne hatten in der amerikanischen Armee gedient. Es waren tapfere Söhne. Sie gaben dem Militär, was ihm der Vater durch die Flucht vor der Assent-Kommission entzogen hatte. Er war Witwer, der Onkel Trebitschs. Zum ersten Mal nach 20 Jahren kam er wieder nach Europa. Er hieß Trebith. Er erschrak vor dem Bart seines Neffen. Er lachte viel und laut und schlief jede Nacht mit zwei Mädchen. Er fragte den Dr. Trebitsch, ob er nicht nach Amerika wolle. Was sollte ein Mensch in Europa? Es stank und faulte. Es war ein Leichnam. Dr. Trebitsch sagte, ja. Der Onkel kabelte nach New York. Er ging zum amerikanischen Konsul. Er zog die Hand aus der Hosentasche und benahm sich auch sonst höflich. Plötzlich liebte er seinen Neffen sehr. Arthur Trebitsch weinte gerührt, weil dieser kleine Junge, den er selbst noch in der Wiege gesehen hatte, jetzt einen langen, rotblonden, wallenden Bart trug, wie ein Prediger. So etwas konnte sich ereignen. Der Bruder Adolf war tot. Die Schwägerin war tot. Weit und breit fand man in Europa nur einen blutsverwandten Menschen, und der trug einen langen Bart. Es war rührend. Der Onkel Trebitsch blieb und wartete auf seinen Neffen. Dr. Trebitsch telegrafierte um Geld nach München. Dann ging er zu Major Pauli. Dann zählte er den Bestand seiner Kasse. Jeden Tag liefen Schecks ein. Trebitsch telefonierte an alle, die für die technische Nothilfe gezeichnet hatten. Auch Efrussi schickte seinen Beitrag. Ein Großunternehmerverband gab einen Vorschuss aus Furcht vor dem 2. November. Trebitsch vergaß niemanden. Er ging in die Redaktion der Deutschen Zeitung. Sie hatte für ein verunglücktes Mitglied der technischen Nothilfe gesammelt. Die Spenden holte Trebitsch ab. Er vergaß niemanden. Einen Tag vor seiner Abreise ließ er sich den Bart scheren. Mit einem glatten Knabengesicht überraschte er seinen Onkel im Hotel. Der Onkel Trebitsch weinte vor Freude. Dann schrieb Trebitsch einen einzigen Abschiedsbrief an Paula vom Amt für Landesverteidigung. »Du wirst mich nie mehr sehen«, schrieb Trebitsch. Und Paula lief zu Trebitsch. Die Post hatte ihr den Brief noch vor dem Büro gebracht. Die Wohnung war verschlossen. Als sie hinunterging, begegnete ihr auf der Treppe ein junger Mann mit einem Kindergesicht, der sie nicht beachtete, obwohl sie einen zitronengelben, auffallenden Hut hatte. Das ärgerte Paula. Aber größer war ihr Kummer um den Dr. Trebitsch. So ging sie weiter, sah draußen ein Automobil, in dem ein alter Amerikaner saß und eine Zigarre rauchte. Theodor kam zweimal. Er fand Trebitschs Wohnung versperrt. Theodor kam einen Tag später mit Benjamin Lenz. Lenz brachte einen Haken. Leicht ging die Tür auf. Sie war nicht verschlossen. Sie fanden die Schränke offen. Die Schubläden offen. Einen umgeworfenen Stuhl. Alte Kleider, schmutzige Wäsche. Sie telefonierten zu Major Pauli. Er wusste nichts, nur dass Trebitsch Geld genommen hatte. Sie fragten den Verlag der Deutschen Zeitung an. Man wusste nichts. Nur, dass Trebitsch Geld geholt hatte. Da setzte sich Lenz auf das Sofa und dachte nach. »Er ist geflohen, Lose«, sagte Benjamin. Um 9 Uhr morgens fiel die Brücke im Hamburger Hafen. Dr. Trebitsch stand an Bord der Deutschland. Sein Onkel Travis lief noch einmal hinunter, erblickte ein Mädchen unter den Zuschauern. Wie schön, dass sie gekommen war. Gestern hatte sie es ihm versprochen. Er küsste sie laut. Alle sahen zu. Dann lief er zurück. Die Glocke läutete. Er lief, so dass seine glatten, starken Backen wackelten. Er stand und winkte mit einem großen Taschentuch. Der Dr. Trebitsch winkte auch. Kapitel 21. Viele kannte Benjamin, den Journalisten Pisk, den Filmagenten Brandler, den Statisten Neumann, den Schwarzkünstler Angeli, den Reiseschriftsteller Bertuch. Der Journalist Pisk war ein wertvoller Mann. Er schrieb für jüdische Blätter. Bilder aus der Gesellschaft. Aus der alten und aus der neuen Gesellschaft. Wenn eine Prinzessin starb, schrieb er. Aber über den Kapitän Erhard schrieb er auch. Er schrieb den Werdegang Noskes. Er schrieb die Vergangenheit Ludendorffs. Er schrieb die Kadettengeschichten Hindenburgs. Er schrieb über Krupp. Er schrieb über Stinnes Töchter und Söhne. Er schrieb über Theodor Lohse. Weshalb sollte man über Theodor Lohse nicht schreiben? Er ist ein Mann der Zukunft, sagte Benjamin Lenz. Pisk hatte ein abstehendes Ohr. Er trug seinen breitrandigen Hut schief, so dass die Krempe sein Ohr beschattete. Und er trug den Hut im Café auch. Er wollte nicht durch sein Ohr auffallen. So konnte niemand sagen, er hätte einen Schönheitsfehler. Man sagte höchstens, er könne sich nicht benehmen. Aber das sagte man ohnehin. Aber wenn er mit Theodor Lohse in der Likörstube saß, hatte er doch den Hut abgelegt. Das bedeutete eine Ergebenheit, die sich nicht scheut, Opfer zu bringen. Und Benjamin schließt daraus, dass Pisk sehr viel über Theodor zu schreiben gesonnen ist. Es stehen in der Morgenzeitung Aufsätze über Männer der Revolution. Und es wird in der Morgenzeitung erzählt, dass Theodor Lohse es gewesen ist, der in einer entscheidenden Nacht den Reichstag vor der Demolierung durch Spartakus gerettet hat. Das ist eine kleine, unbekannt gebliebene Episode aus den traurigen Zeiten der Spartakuskämpfe, weshalb sie nicht der Vergessenheit entreißen. Man spricht im Casino über den Artikel im jüdischen Blatt. Es bitten die jungen Leute am unteren Tischrande, Theodor möge die Geschichte erzählen. Nein, Theodor Lohse erzählt nicht gern von sich selbst. Er sagt, nicht der Rede wert. Und obwohl sogar der Oberst ihn ansieht und gleichsam eine Pause im Essen eintritt und des Obersten Wangentaschen nicht mehr zittern und des Obersten Augen auf Theodor gerichtet sind, erzählt er nicht. Ein anderes Mal, bei Gelegenheit, sagt Theodor Lohse. Gelegentlich hat Pisk seine Brieftasche vergessen. Zahlen, ruft Benjamin Lenz. Und wenn der Kellner beim Tisch steht, erwartend und leicht vorgeneigt, muss Theodor zahlen, denn er ist in Uniform. Manchmal sagt Pisk, nehmen wir ein Automobil. Pisk gibt dem Chauffeur das Ziel an. Unterwegs steigt er aus und Theodor Lohse fährt weiter. Manchmal hat Pisk auch noch andere Bedürfnisse. Und Benjamin Lenz hat auch Bedürfnisse. Nun hat Theodor auch die Vertretung Trebitschs übernommen. Er braucht nur 3-mal in der Woche auszurücken. Auch der Oberst weiß, dass Theodor in Berlin zu tun hat. In unregelmäßigen, aber häufigen Abständen flackert der Name Theodor Loses in Berichten und Artikeln auf. In jüdischen Zeitungen, die Revolution nicht lieben. Pisk aber liebt Männer der Revolution. Er lebt von ihnen. Er trägt seit einigen Tagen ein Monokel und in der Brieftasche einen Ausweis vom Bund landwirtschaftlicher Eleven. Er ist so gegen Straßenkämpfe und Überfälle gerüstet. Auch Benjamin Lenz trägt ein Monokel. Man sieht die Nähe des 2. Novembers. Kapitel 22. Die Nacht vor dem 2. November verbrachte Theodor mit Kameraden in einem Nachtlokal. Man hielt verschieden gefärbte Mädchen auf den Knien. Es galt, vom Leben Abschied zu nehmen. Das sagten die Offiziere den Mädchen. Der Gedanke an einen frühen Tod machte alle Mädchen wehmütig. Die Musik spielte, die Wacht am Rhein. Ein Gast saß da. Zwei Offiziere zerrten ihn in die Höhe. Er war dick und schwer und betrunken. Sie hielten ihn an den Schultern. Dann ließen sie ihn fallen. Er fiel unter den Tisch und blieb sitzen. Er spielte mit dem Sektkübel. Der Morgen brach grau an. Es regnete. Theodor wartete am Bahnhof auf seine Kompanie. Sie sollte um 8 Uhr in der Stadt gestellt sein. Es war ein Sonntag. Die Stadt sah schläfrig aus. Es regnete. Um 9 Uhr demonstrierten Arbeiter unter den Linden. Die nationalen Jugendgruppen in Charlottenburg. Zwischen beiden waren Straßen, Häuser, Polizei. Dennoch wartete die Stadt auf einen Zusammenstoß. Um 9 Uhr regnete es immer noch. Die Arbeiter gingen mitten im grauen Regen. Grau waren sie, wie er. Unendlich waren sie, wie er. Aus grauen Quartieren kamen sie, wie er, aus grauen Wolken. Sie waren wie ein Herbstregen. Unaufhörlich, unerbittlich, leise. Wehmut verbreiteten sie. Sie kamen. Die Bäcker mit den blutlosen Gesichtern, die wie aus Teig waren, ohne Muskel und Kraft. Die Menschen von der Drehbank mit den harten Händen und den schiefen Schultern. Die Glasbläser, die nicht älter werden sollten als 30 Jahre. Kostbarer, tödlicher, glitzernder Glasstaub stach in ihren Lungen. Es kamen die Bürstenbinder mit den tiefen Augenhöhlen, den Staub der Borsten und Haare in den Poren der Haut. Es kamen die jungen Arbeiterinnen, von der Arbeit gezeichnet, mit jungen Bewegungen, verbrauchten Gesichtern. Es gingen die Tischler. Sie rochen nach Holz und Hobelspänen. Und die riesenhaften Möbelpacker, groß und überwältigend wie eichene Schränke. Es kamen die schweren Arbeiter aus den Brauereien. Sie stampften wie große Baumstämme, die gehen gelernt haben. Die Graveure kamen, in den Falten ihrer Gesichter den kaum sichtbaren Metallstaub. Die Zeitungssetzer, die Übernächtigen, die 10 Jahre und länger nicht eine ganze Nacht geschlafen hatten. Sie haben gerötete Augen und blasse Wangen und sind nicht vertraut mit dem Licht des Tages. Es kommen die Pflasterer, die Straße tretend, die sie selbst gebaut haben, dennoch fremd in ihr und betäubt von ihrem Glanz, ihrer Weite, ihrer Herrschaftlichkeit. Es folgen Motorführer und Eisenbahner. Noch rollen in ihrem Bewusstsein schwarze Züge, wechseln Signale ihre Farben, schrillen Pfeifen, schlagen erzene Glocken. Aber ihnen entgegenmarschieren, Sonne auf jungen Gesichtern und Gesang im Herzen, Studenten mit bunten Mützen und goldgesäumten Fahnen, gut genährt und glattwangig, Knüppel in den Händen, Pistolen in den weit abstehenden Hosentaschen. Ihre Väter sind Studienräte, ihre Brüder Richter und Offiziere, ihre Vettern Polizeikommissare,